greife mir den Schädel zu. Mir egal was du sagst, hol doch die Bullen. Ich hab Hunger, fick deinen Anwalt, die kriegt mir im Blast. Ah, ich komme allein zum Gericht. Ich kenn genug Lügner, so sind die Straßen, so sind die Schluchers, Automaten, du kennst doch Betrüger, oder? Kiffe mir den Schädel zu. Mir egal was du sagst, hol doch die Bullen. Ich hab Hunger, fick deinen Anwalt, die kriegt mir im Blast. Ah, ich komme allein zum Gericht. Ich kenn genug Lügner, so sind die Straßen, so sind die Schluchers, Automaten, du kennst doch Betrüger, oder? Beginne mit dem Part 1, zerstompe die Marktzeit. Echter Rap, keine Ass-Fives, Tupac ist Tag-Life. Wir sind wir, brauchen uns nicht zu vergleichen. Rede weiter, fick mein Hirn. Niemals Flow verlieren, immer schön Master bleiben. Nach 50 Platten darf man um den Takt streiten. Clique sie Skat, meine Mafia für jeden im Wagen wollen diesen das ja. Chart-Rap-Razzia zur Seite mit Shias. Wir machen Geld, geh fick jemand anders. Mein Talent war schon immer Musik. Wenn ich will, flieg ich einfach so nach Berlin. Mit Texten Moneten verdienen, knack die Million, so lautet mein Ziel. Sie skat, meine Klick ist der Film, den ich schieb. Egal wie viel hoch, Alex Hash bleibt green. Kiffe mir den Schädel zu. Mir egal was du sagst, hol doch die Bullen. Ich hab Hunger, fick deinen Anwalt, die kriegt mir im Blast. Ah, ich komme allein zum Gericht. Ich kenn genug Lügner, so sind die Straßen, so sind die Schluchers, Automaten, du kennst doch Betrüger, oder? Kiffe mir den Schädel zu. Mir egal was du sagst, hol doch die Bullen. Ich hab Hunger, fick deinen Anwalt, die kriegt mir im Blast. Ah, ich komme allein zum Gericht. Ich kenn genug Lügner, so sind die Straßen, so sind die Schluchers, Automaten, du kennst doch Betrüger, oder? Mein Rudel hat Hunger, das Fleisch ist noch jung. Geboren zum Rappen, die Kunst aus dem Mund. Meine Wörter, die sitzen wie Glassplitter. Deine Haut ist zu weich, schöne Mafia. Ich esse nur Beats und plane nur Cheats. Observiere den Chief, mach von allem Notiz. Ich ernähre mich grundsätzlich von dem MCs. Und vielleicht dreh ich noch einen Porno wie Ice-T. Heißt so viel wie Ivy, ideal. Frankfurt, Kriminal, Jebiger, Überfall, Edeka. Wir bleiben ewig da, Simsalabim, machen Fahrer zum Jaguar. Jaguar, anormal, anormal, holst dir auf jeden Fall. Mixtape, liefer genau das Gegenteil. Ich und die Musik sind wie Zwillingsbrüder. Treffen uns am Block, genau wie früher. Kiffe mir den Schädel zu. Mir egal was du sagst, hol doch die Bullen. Ich hab Hunger, fick deinen Anwalt, die kriegt mir im Blast. Ah, ich komme allein zum Gericht. Ich kenn genug Lügner, so sind die Straßen, so sind die Schluchers, Automaten, du kennst doch Betrüger, oder? Kiffe mir den Schädel zu. Mir egal was du sagst, hol doch die Bullen. Ich hab Hunger, fick deinen Anwalt, die kriegt mir im Blast. Ah, ich komme allein zum Gericht. Ich kenn genug Lügner, so sind die Straßen, so sind die Schluchers, Automaten, du kennst doch Betrüger, oder?